CD Wissen präsentiert Amerika, Aufstieg zur Weltmacht Teil 2 von der Vermittlung im Nahen Osten über den 11. September bis heute. Im ersten Teil von Amerika, Aufstieg zur Weltmacht, beschäftigten wir uns mit der Entwicklung der USA zur Supermacht. Im amerikanischen Bürgerkrieg entstand eine regionale Großmacht, die sich die Vorherrschaft über ganz Nordamerika sicherte und die Sklaverei abschaffte. Doch die Macht der USA beruht nicht nur auf militärischer Stärke. Am Ende des 19. Jahrhunderts schufen Familien mit den Namen wie Rockefeller oder Morgan Unternehmen, die schnell zu den weltweit größten gehörten. Finanzimperien, Stahlkonzerne und Erdölriesen. Gleichzeitig sehnten sich viele Amerikaner nach der Weite des Westens. Das Cowboy-Leben wurde zum romantischen Ideal verklärt und Theodore Roosevelt wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht zuletzt deshalb zu einem populären Präsidenten, weil er sich gerne als Cowboy und Naturmensch inszenierte. Im Jahr 1917 traten die USA dann in den Ersten Weltkrieg ein. Ihre wirtschaftliche Überlegenheit sorgte dafür, dass die Verbündeten Frankreich und Großbritannien den Sieg über Deutschland davontrugen. Die USA waren eine Weltmacht geworden. Die finanzielle Vorherrschaft der Banken an der New Yorker Wall Street wurden allerdings im Jahre 1929 erschüttert, als es am Schwarzen Freitag zum großen Börsencrash kam. Millionen von Menschen verloren ihr Erspartes, das Land versank in der Depression. Der wirtschaftliche Aufschwung kam erst wieder mit dem Zweiten Weltkrieg. Das gewaltige Rüstungsprogramm Washingtons brachte die Industrie wieder auf die Beine. Und wieder entschieden die USA mit ihrer militärischen Überlegenheit den Kriegsausgang. Im Jahr 1945 existierten nur noch zwei echte Großmächte. Die USA und die Sowjetunion standen sich im Kalten Krieg gegenüber, der in Korea zu einer blutigen Konfrontation zwischen Ost und West führte. Dieser Krieg endete in einem Patt. Zu einer traumatischen Niederlage entwickelte sich dagegen das Engagement in einem Land, dessen Namen den meisten Amerikanern zunächst völlig unbekannt war: Vietnam. Hier scheiterte die militärische Großmacht in einem jahrelangen Guerillakrieg, in dem mehr als 50.000 US-Amerikaner gefallen waren. Die USA waren psychologisch schwer angeschlagen. Washington als Vermittler. Jimmy Carter stiftet Frieden. Die 70er Jahre sind für die USA ein traumatisches Jahrzehnt. Erst scheitert die Großmacht in Vietnam, dann erschüttert ein innenpolitischer Skandal das Land. Präsident Richard Nixon muss zurücktreten, nachdem im Watergate Hotel in Washington Büros seines politischen Gegners abgehört werden. Sein Nachfolger Gerald Ford hat keinerlei Profil. Die Wähler haben genug von ihren professionellen Politikern. Und damit hat plötzlich ein Außenseiter eine Chance. Der Gouverneur von Georgia, ein millionenschwerer Erdnussfarmer namens Jimmy Carter, gewinnt die Präsidentschaftswahl von 1976 vor allem deshalb, weil er als ehrlicher Amateur gilt. Sein Ziel ist es, das Land moralisch zu erneuern und in seiner Außenpolitik Gutes zu tun. Vor allem der Frieden im Nahen und Mittleren Osten liegt ihm am Herzen. Nach 13-tägigen Verhandlungen auf seinem Landsitz Camp David führt er die Feinde Israel und Ägypten zusammen. Wir wollen alle Kinder Abrahams belohnen, die nach einem umfassenden Frieden im Mittleren Osten hungern. Genießen wir das Abenteuer, zu vollwertigen Nachbarn zu werden, ja sogar zu Brüdern und Schwestern. Even brothers and sisters. Wir beten zu dir, o Gott, dass dieser Traum wahr wird. Ich glaube jedenfalls daran. Am 26. März 1976 ist es soweit. Im Rosengarten des Weißen Hauses unterschreiben der israelische Ministerpräsident Menachem Begin und der ägyptische Präsident Anwar Sadat ein Friedensabkommen, das die lang umkämpften Grenzen zwischen den beiden Ländern sichert. Damit geht ein jahrzehntelanger Konflikt zu Ende. Für das Weiße Haus ist es eine große Stunde. Die USA und ihr Präsident gelten plötzlich als Friedensstifter und neutraler Vermittler. Die Fernsehzuschauer erleben mit, wie ein sichtlich aufgewühlter Anwar Sadat zum Mikrofon greift. This is certainly one of the happiest moments in my life. Dies ist gewiss einer der glücklichsten Momente meines Lebens. Es ist ein Wendepunkt von großer Bedeutung für alle friedliebenden Nationen, dass es kein Blutvergießen mehr geben wird zwischen Arabern und Israelis. Ebenso ergriffen wirkt der israelische Premier Menachem Begin, der seine Begeisterung in blumige Worte kleidet. Peace is the beauty of life. Der Frieden ist die Schönheit des Lebens. Er ist wie der Sonnenstrahl. Er ist wie das Lächeln eines Kindes, die Liebe einer Mutter, das Glück eines Vaters, das Zusammensein einer Familie. Er ist die Zukunft der Menschheit, der Sieg der gerechten Sache, der Triumph der Wahrheit. Der Frieden ist all das zusammen und noch viel, viel mehr. In den Augen der Amerikaner ist dieser Triumph aber bald vergessen. Denn im Winter 1979 marschiert die Sowjetunion in Afghanistan ein. Das politische Gleichgewicht in Asien droht zusammenzubrechen. Die amerikanische Öffentlichkeit wirft Carter vor, er habe sich überraschen lassen. Die USA beginnen den Widerstand gegen die Sowjets zu unterstützen und fördern junge Kämpfer aus der islamischen Welt, darunter einen Saudi namens Osama bin Laden. Und im Iran stürzt der Schah, den Carter kurz zuvor noch als Garant für westlich orientierte Stabilität gepriesen hatte. Anhänger des revolutionären Ayatollah Khomeini besetzen die US-Botschaft in der Hauptstadt Teheran und nehmen die Mitarbeiter als Geiseln. Die Reaktion Carters wirkt trotz der markigen Worte hilflos. Die iranische Regierung und ihre Führer sind für die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Vertreter in Teheran voll verantwortlich. Und sie werden dafür zur Verantwortung gezogen werden. Er erklärt weiter, dass die USA den Erpressungsversuchen der Terroristen nicht nachgeben werden. Die Ereignisse im Iran und in Afghanistan bedeuten das Ende der Präsidentschaft Carters. Die USA stehen als überforderte Supermacht da und die Wähler warten auf einen starken Mann, der das Land zurück zur internationalen Macht führt. Der Hinterhof Washingtons. Die Lateinamerika-Politik der USA. Armes Mexiko. So fern von Gott, so nah an den Vereinigten Staaten. Als der mexikanische Regierungschef Porfirio Díaz um das Jahr 1900 die Lage seines Landes beklagt, ist die größte Schmach Mexikos immer noch nicht vergessen. Immer wieder hat sich Washington in die Politik seines südlichen Nachbarn eingemischt und sein Territorium auf Kosten der Mexikaner erweitert. Im Jahr 1836 erklären sich die amerikanischen Siedler im ursprünglich mexikanischen Texas für unabhängig und schlagen in einer blutigen Rebellion, unterstützt von US-Soldaten und Freiwilligen, die mexikanische Armee. Kurz darauf tritt Texas den Vereinigten Staaten bei. Im Jahr 1848 erobern Truppen der USA nach einem Grenzkonflikt sogar Mexico City und zwingen die Regierung, einen Vertrag zu unterschreiben, mit dem Mexiko auf einen Schlag die Hälfte seines Gebietes verliert. Regionen wie Kalifornien oder Arizona werden US-amerikanisch. Doch das ist nur der Anfang, denn die USA betrachten nicht nur Mexiko als ihr Einflussgebiet. Die Grundlagen für die aggressive Lateinamerika-Politik der USA hat Präsident James Monroe bereits im Jahr 1823 festgelegt. In den sogenannten Monroe-Doktrin warnt er die Mächte Europas, sich in die Angelegenheiten des amerikanischen Kontinents einzumischen. Dort sei Washington ab sofort als dominierende Macht anzusehen. Diese Politik gilt im Prinzip bis heute und die USA scheuen sich auch nicht, militärische Gewalt einzusetzen, wenn sie ihre Interessen durch lateinamerikanische Politiker bedroht sehen. So lässt Präsident George Bush im Jahr 1989 US-Truppen Panama erobern, um den Staatschef General Noriega festzunehmen, dem er vorwirft, in den internationalen Drogenhandel verwickelt zu sein. Bis heute ist nicht geklärt, wie viele Zivilisten bei dieser Intervention ums Leben kommen. Seit den frühen 80er Jahren ist das Thema Drogen eine der Triebfedern für die Lateinamerika-Politik Washingtons. Vor allem aus Kolumbien kommt Kokain in gewaltigen Mengen in die USA. Innerhalb weniger Jahre werden einige Familien aus Kolumbien durch den Drogenhandel zu milliardenschweren Kokainkartellen. Die Behörden Kolumbiens sind nahezu machtlos. Der wichtigste Exportmarkt für das Kokain sind die USA. In den amerikanischen Großstädten wird Kokain zu einer Modedroge. Vor allem in den schwarzen Ghettos der Städte bricht ein blutiger Verteilungskampf um den Drogenhandel aus, dem im Laufe der Jahre Tausende zum Opfer fallen. Schließlich erklärt Präsident Ronald Reagan den Krieg gegen die Drogen, den seine Nachfolger George Bush und Bill Clinton mit voller Härte fortsetzen. Die Anti-Drogen-Behörde, DEA, wird hochgerüstet, die Polizei vergrößert und Washington fordert von Ländern wie Kolumbien, auch vor Ort mit eigenen Spezialisten arbeiten zu dürfen. Doch neben den Drogen haben die USA in Lateinamerika noch einen anderen Feind. Nur wenige Meilen vor der Küste Floridas liegt Kuba. Lange ist diese Insel unter amerikanischer Kontrolle. In einem Vertrag haben sich die USA um das Jahr 1900 sogar ein Mitspracherecht in der kubanischen Außenpolitik und einen Militärstandort in Guantanamo gesichert. Doch am 1. Januar 1959 übernimmt Fidel Castro nach einem jahrelangen Guerillakrieg die Macht in Havanna und beginnt, den traditionell starken Einfluss amerikanischer Firmen zurückzudrängen. Er lässt Hotels, Minen und Zuckerplantagen verstaatlichen und lädt eine sowjetische Wirtschaftsdelegation ein. Im Jahr 1960 verhängt Washington deshalb ein Handelsembargo, das seither ununterbrochen in Kraft ist. Der Geheimdienst CIA versucht in den 60er Jahren sogar mehrmals Castro zu ermorden und unterstützt seine innenpolitischen Feinde. Diese Versuche scheitern ebenso wie eine stümperhaft vorbereitete Invasion von Exilkubanern in der sogenannten Schweinebucht. In anderen Ländern ist diese aggressive Politik der USA dagegen erfolgreich. So unterstützt die CIA immer wieder Staatsstreiche gegen in ihren Augen linksgerichtete Regierungen, die als anti-amerikanisch gelten. Opfer dieser Politik werden Regierungschefs in Guatemala oder der charismatische Chilene Salvador Allende. Er wird durch einen Militärputsch gestürzt, der General Augusto Pinochet an die Macht bringt. Pinochets Chile ist seither ein treuer Freund Washingtons. Doch das Land versinkt in einer Militärdiktatur, in der die Menschenrechte mit Füßen getreten werden und immer wieder politische Gefangene gefoltert werden oder einfach verschwinden. Auch heute betrachten die USA Lateinamerika als eines ihrer wichtigsten Einflussgebiete. Derzeit arbeitet Washington an einer lateinamerikanischen Freihandelszone nach dem Vorbild der Europäischen Union. Ein erster Schritt ist getan. Seit Mitte der 90er Jahre existiert mit der NAFTA ein solches Gebiet, zu dem neben den USA auch Kanada und Mexiko gehören. Die erweiterte Zone soll von Alaska bis Feuerland reichen. In den Ländern Lateinamerikas ist dieses Ziel umstritten. So fordert etwa Brasilien eine rein lateinamerikanische Union ohne die Vereinigten Staaten. Bei vielen Intellektuellen der Region schlagen solche Vorschläge auf offene Ohren. Denn in Lateinamerika gibt es zwar viel Bewunderung für die wirtschaftliche Macht Washingtons, doch die vielen Einmischungen der USA haben auch Sympathien verscherzt. Reagan und Bush, Gut und Böse. Amerika teilt die Welt. Die Zeit ist gekommen, einen neuen Kreuzzug für die Freiheit zu beginnen, um den Marxismus-Leninismus auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen. Als Ronald Reagan im Januar 1981 ins Weiße Haus einzieht, weht in der amerikanischen Außenpolitik ein anderer Wind. Von Jimmy Carters menschenfreundlichen Versuchen des friedlichen Ausgleichs zwischen Ost und West ist nichts mehr zu spüren. Ganz im Gegenteil. Reagan liefert den Amerikanern klare Feindbilder. Er bezeichnet die Sowjetunion öffentlich als das Reich des Bösen, das man mit den Mitteln des amerikanischen Wirtschaftssinnes zugrunde richten werde. Und zwar über ein gigantisches Wettrüsten, das sein Nachfolger, der ältere George Bush, vollendet. Amerika, so Reagan, werde so lange aufrüsten, bis die Sowjets es sich nicht mehr leisten können, mitzuhalten. Der große und dynamische Erfolg des Kapitalismus hat uns im Kampf gegen den Kommunismus eine mächtige Waffe in die Hand gegeben: Geld. Die Russen können niemals das Wettrüsten gewinnen. Ronald Reagan ist zu Beginn seiner Präsidentschaft fast 70 Jahre alt und damit der älteste Politiker, der dieses Amt je übernahm. Zu diesem Zeitpunkt hat er eine abenteuerliche Karriere hinter sich. Nach dem College wird er zunächst Sportreporter in der Nähe von Chicago. Danach zieht er nach Kalifornien und steigt in das Film- und Fernsehgeschäft ein. Dort lernt er die Tricks, mit denen er später als Politiker erfolgreich wird. Seine politischen Überzeugungen sind eher einfach gestrickt. So sind für Reagan die armen Mitglieder der Gesellschaft an ihrem Schicksal selbst schuld. Schließlich bietet Amerika jedem die Chance, schnell und aus eigener Kraft reich zu werden. Sozialhilfe und staatliche Fürsorge führen nur zu Faulheit und Verbrechen. Ein Berater bringt das sozialpolitische Denken auf den gnadenlosen Punkt. Um voranzukommen, brauchen die Armen vor allem das Stimulans der Armut. Außenpolitisch geht Reagan nach demselben raubeinigen Gut- und Böse-Denken vor. So ist der Iran seit der Geiselnahme in Teheran für Reagan der Feind. Konsequent unterstützt er deshalb in den 80er Jahren bedingungslos den Irak Saddam Husseins, der in den Iran einmarschiert, um sich dort reiche Ölfelder zu sichern. Die Waffenlieferungen aus dem Westen machen den Irak zur stärksten Militärmacht des Mittleren Ostens. Als der Krieg 1988 endet, ist Saddam überzeugt, auch weiter auf die Unterstützung und den guten Willen Washingtons bauen zu können. 1990, inzwischen ist George Bush Präsident, marschiert der Irak in Kuwait ein. Das kleine Land am Persischen Golf verfügt über riesige Ölreserven. Doch die USA entziehen Saddam ihre Gunst. Die Stabilität der gesamten Region steht auf dem Spiel. Dem weltweiten Ölmarkt droht das Chaos. Als sich Saddam Hussein weigert, seine Truppen abzuziehen, schlägt Bush zu. Innerhalb weniger Monate schmiedet er eine Koalition und lässt ein multinationales Heer am Persischen Golf aufmarschieren. Alleine die USA schicken mehr als eine halbe Million Soldaten. Dann, als ein erneutes Ultimatum im Januar 1991 abläuft, schlagen die Truppen unter der Führung der USA mit voller militärischer Härte zu. Das erste Mal seit dem Ende des Vietnamkriegs. George Bush schickt seine Truppen in die Operation Wüstensturm. Vor zwei Stunden begannen alliierte Streitkräfte mit dem Angriff auf militärische Ziele im Irak und in Kuwait. Diese Angriffe dauern an, auch während ich hier spreche. Dieser Konflikt begann am 2. August, als der Diktator des Irak einen kleineren und schwächeren Nachbarn überfiel. Kuwait, ein Mitglied der Arabischen Liga und der Vereinten Nationen, wurde überrannt, seine Bevölkerung brutal unterdrückt. Wir haben keine andere Wahl, als Saddam mit Gewalt aus Kuwait zu vertreiben, und wir werden nicht scheitern. Militärisch hat der Irak nicht die geringste Chance gegen die westlichen Streitkräfte. Saddams Armee wird nahezu vernichtet, seine Panzerdivisionen fast ohne die Chance der Gegenwehr zu Schrott gebombt. Nach wenigen Wochen zieht sich der Irak aus Kuwait zurück. Präsident George Bush kann das Kriegsende bekannt geben. Coalition forces will suspend offensive combat operations. Doch der Sieg ist für die USA ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite haben sich die Vereinigten Staaten nach dem Zerfall der Sowjetunion als einzige Weltmacht etabliert. Sie können es sich erlauben, die Bedingungen des Sieges zu diktieren. Um für die Zukunft die Ölversorgung der Welt sicherzustellen, lässt George Bush Truppen in der Region stationiert, unter anderem in Saudi-Arabien. Diese Politik setzt sein demokratischer Nachfolger Bill Clinton fort. Er schafft es auch, das Pulverfass Nahost kurzfristig zu entschärfen, als er Israelis und Palästinenser an den Verhandlungstisch zwingt. Clinton lässt außerdem die Truppen in Saudi-Arabien stationiert. Die militärische Präsenz am Golf ist jedoch nicht unumstritten. Die Amerikaner sind nicht bei allen Arabern willkommen. Vor allem fundamental-islamische Gruppen sehen in ihnen Ungläubige, die die heiligen Stätten des Islam entweihen und die Muslime unterdrücken. Sie rüsten zum Widerstand und sind bereit, für ihre Überzeugungen Terroranschläge zu verüben, die Tausende von Unschuldigen in den Tod reißen. Die Vereinigten Staaten und die deutsche Wiedervereinigung. Wenn Sie Frieden wollen, wenn Sie Wohlstand für die Sowjetunion und Osteuropa wollen und wenn Sie Freiheit wollen, kommen Sie zu diesem Tor. Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein. Als der amerikanische Präsident Ronald Reagan im Berlin der 80er Jahre dem sowjetischen Staats- und Parteichef Michael Gorbatschow zuruft, er solle die Mauer niederreißen, ist dieser Gedanke noch utopisch. Ost und West stehen sich immer noch in einem kalten Krieg gegenüber. Das Wettrüsten zwischen beiden Seiten verschlingt Milliarden. Deutschland steht in diesem Konflikt genau in der Mitte. Die Bundesrepublik ist seit der Zeit ihres ersten Kanzlers Konrad Adenauer dem Westen verpflichtet und gehört der NATO an. Die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR, ist streng sozialistisch und unter sowjetischer Kontrolle. Zwischen Ost und West verläuft eine der bestgesicherten Grenzen der Welt. Wer die DDR auf dem Fluchtweg verlassen will, dem droht der Tod in Minenfeldern oder durch die Schüsse der Grenzsoldaten. Beide Seiten haben sich scheinbar mit der Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg abgefunden und sich im jeweiligen politischen Lager eingerichtet. Doch im Sommer 1989 beginnt es in der DDR zu gären. Das Land bereitet sich auf die Feiern zu seinem 40. Geburtstag vor, mit großen Paraden und Ansprachen der Staatsführung. Unterdessen treffen sich vor allem in den Kirchen Bürger, die mit ihrem Staat unzufrieden sind. Sie fordern mehr Demokratie und gehen dafür auch auf die Straße. Andere stimmen mit den Füßen ab. Tausende nutzen einen Urlaub im ebenfalls sozialistisch, aber weniger streng bewachten Ungarn, um sich über die grüne Grenze nach Österreich und damit in den Westen durchzuschlagen. Andere flüchten in Prag in die Botschaft der Bundesrepublik und harren dort tagelang aus. Nach 10 Verhandlungen erreichen die DDR, die Bundesrepublik und die Tschechoslowakei einen Kompromiss. Die Geflüchteten dürfen in den Westen ausreisen. Als der bundesdeutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher in Prag diese Nachricht verkündet, ist das der Anfang vom Ende der DDR. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise Kurz darauf, am 9. November 1989, gibt die Staatsführung der DDR bekannt, dass ab sofort unter bestimmten Bedingungen Reisefreiheit für ihre Bürger gilt. Sie hofft dadurch, den Druck der Unzufriedenheit abzumildern. Doch das Volk gibt nicht auf. Riesige Demonstrationen fordern ein Ende der sozialistischen Einheitsregierung und freie Wahlen. Und es bahnt sich noch mehr an. Als der westdeutsche Bundeskanzler Helmut Kohl die DDR besucht, erschallt immer öfter der Ruf »Deutschland, einig Vaterland«, also die Forderung, das geteilte Land wieder zu vereinigen. In den USA beobachtet man diese Entwicklung mit Spannung. Der Fall der Mauer ist für die US-Geheimdienste völlig überraschend gekommen. Jetzt versucht das Weiße Haus, die Initiative an sich zu ziehen. In Leitartikeln in der amerikanischen Presse ist man überzeugt, dass Deutschland unaufhaltsam auf eine Wiedervereinigung hinsteuert. Jeder Versuch, diese Entwicklung zu stoppen, ähnelt dem Unterfangen, eine dahinrasende Eisenbahn mit dem Lasso einzufangen. Während Politiker in Frankreich und England vor der Größe und der Macht eines vereinigten Deutschlands warnen, treibt US-Präsident George Bush die Entwicklung voran und überzeugt schließlich die Verbündeten in Paris und London. Er sieht die strategische Chance, dass auch ein vereintes Deutschland westlich orientiert und Mitglied der NATO bleibt. Damit würde sich der Einfluss Washingtons in Europa deutlich vergrößern, während der Gegner Sowjetunion deutlich geschwächt würde. Zu Beginn des Jahres 1990 lädt George Bush Kanzler Helmut Kohl auf seinen Landsitz Camp David ein und sichert ihm die Unterstützung Washingtons zu. Die kann Kohl auch brauchen, denn ihm stehen die zähesten Verhandlungen seiner politischen Karriere bevor. Am 22. Juni 1990 beginnen im damaligen Ostberlin, der Hauptstadt der noch bestehenden DDR, die sogenannten 2+4 Gespräche. Am Tisch sitzen die Außenminister der Bundesrepublik, der DDR, Großbritanniens, Frankreichs, der USA und der Sowjetunion. Es müssen viele Fragen geklärt werden. Welches politische System soll ein wiedervereinigtes Deutschland erhalten? Welche militärische Macht darf es haben? Wie viele fremde Truppen dürfen in seinen Grenzen stationiert sein? Muss es neutral bleiben oder darf es sich einem militärischen Bündnis wie der NATO anschließen? Am Ende setzen sich Helmut Kohl und George Bush durch. Die beiden Teile Deutschlands schließen sich am 3. Oktober 1990 zusammen, beziehungsweise die DDR tritt der dadurch wachsenden Bundesrepublik Deutschland bei. Für viele Deutsche, wie den früheren Bundeskanzler und ehemaligen regierenden Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, geht ein schon fast vergessener Traum in Erfüllung. Jetzt sind wir in einer Situation, in der wieder zusammenwächst, was zusammengehört. In den USA sieht man die Wiedervereinigung überwiegend mit Wohlwollen. Die amerikanische Öffentlichkeit ist überzeugt, dass sich mit der westlichen Bundesrepublik das richtige politische System durchgesetzt hat. Doch es gibt auch warnende und mahnende Stimmen. So schreibt die New York Times in ihrem Leitartikel zur Wiedervereinigung: Wenn Sie die Ostdeutschen als arme Verwandte behandeln, werden sie dauernde Ressentiments erzeugen. Die Welt zählt nicht nur darauf, dass die Deutschen ihre Vereinigung richtig hinbekommen, sie hofft auch darauf, dass das vereinte Deutschland ganz Europa zusammenbringt. Genau das ist das langfristige Ziel für das Weiße Haus. Dort ist man mit dem zunächst Erreichten hoch zufrieden. Das neue, gewachsene Deutschland bleibt in der NATO. Die Sowjetunion muss ihre Truppen aus der aufgelösten DDR abziehen. Diese Entwicklung löst eine Kettenreaktion aus. Innerhalb weniger Monate brechen die sozialistischen Regierungen Osteuropas zusammen. Auch in der Sowjetunion beginnt der Wandel. Unter den Schlagworten Perestroika und Glasnost versucht Michail Gorbatschow, das sozialistische System zu reformieren. Kritik an der Politik der Regierung wird möglich. Gleichzeitig soll eine wirtschaftliche Öffnung des Landes den Ruin der Sowjetunion nach dem teuren Wettrüsten der 80er Jahre verhindern. In Washington beobachtet man diese Öffnung mit dem Gefühl des Triumphes. Denn Moskau gibt indirekt zu, gescheitert zu sein, sowohl innen- als auch außenpolitisch. Nach einem Jahrzehnt zieht sich die Rote Armee aus Afghanistan zurück. Sie hat dort ihr eigenes Vietnam erlebt. Außerdem deutet sich an, dass die Sowjetunion vor dem Zerfall steht. In einigen Sowjetrepubliken gibt es massive Unabhängigkeitsbestrebungen. Vor allem die Bürger von Lettland, Estland und Litauen, aber auch die Bewohner der Ukraine drängen auf eigene Nationen. Aus dem Vielvölkerstaat Sowjetunion wird ein Staatenbund, in dessen Zentrum Russland steht. Michail Gorbatschow wird nach einem Putsch entmachtet. Sein Nachfolger Boris Jelzin hat alle Hände voll zu tun, das neue Russland zusammenzuhalten. Für außenpolitische Machtspiele fehlt das Geld. Die USA bleiben als einzige Supermacht der Erde übrig. Der 11. September und seine Folgen. Es ist der Morgen des 11. September 2001. Für Millionen von New Yorkern beginnt ein ganz normaler Arbeitstag. An der Wall Street schalten die Broker ihre Computer ein. Sekretärinnen sichten die Post und setzen den ersten Kaffee des Tages auf. Touristen freuen sich auf einen frühen Spaziergang an einem sonnigen Tag. Viele von ihnen wollen heute auf die Türme des World Trade Center fahren, um die Aussicht zu genießen. Auch in der Hauptstadt Washington heißt es Business as usual. Präsident George W. Bush ist nicht in der Stadt. Er hat im sonnigen Florida Termine. So besucht er eine Schule und spricht dort mit Kindern. Doch plötzlich scheint die Zeit stillzustehen. Aus dem Hintergrund nähert sich ein Mitarbeiter des Präsidenten und überbringt ihm mit kalkweißem Gesicht eine Nachricht. Der Präsident wirkt zunächst fassungslos. Wenige Minuten später hält er eine kurze Ansprache. Heute erlebten wir eine nationale Tragödie. Zwei Flugzeuge stürzen auf das World Trade Center. Alles sieht danach aus, als sei dies ein terroristischer Anschlag auf unser Land. Ich habe mit dem Vizepräsidenten, dem Gouverneur von New York, und dem Direktor des FBI gesprochen und angeordnet, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Opfern und ihren Familien zu helfen, sowie die Leute zu finden, die für die Tat verantwortlich sind. Terrorismus gegen unsere Nation werden wir nicht hinnehmen. Und jetzt bitte ich Sie, mit mir eine Schweigeminute einzulegen. Möge Gott die Opfer, ihre Familien und Amerika segnen. Vielen Dank. Innerhalb von Minuten kippen die Fernsehsender in den USA, danach in der ganzen Welt, ihr ursprünglich geplantes Programm und schalten live nach New York. Dort sind zwei entführte Linienmaschinen in das World Trade Center gestürzt. In der Nähe von Washington wiederholt sich die Tragödie. Dort ist das Pentagon. Das festungsähnliche Verteidigungsministerium das Ziel. Die Täter nutzen Passagiermaschinen als fliegende Bomben. Die Wirkung ist verheerend. Tausende von Menschen sterben. Als der Präsident am Abend vor die Kamera tritt, wirkt er immer noch geschockt und darum bemüht, die Moral seiner Mitbürger zu stärken. The pictures of airplanes flying into buildings, die Bilder von Flugzeugen, die auf Gebäude stürzen, von Feuer und einstürzenden Türmen, haben uns mit Fassungslosigkeit, einer furchtbaren Trauer und einer kalten, unbarmherzigen Wut erfüllt. Diese Akte von Massenmord waren darauf ausgelegt, unser Land einzuschüchtern und mit Furcht zu erfüllen. Aber das haben sie nicht geschafft. Unser Land ist stark. Sie haben nur ein großes Volk dazu gebracht, eine großartige Nation zu verteidigen. Terroranschläge können vielleicht die Strukturen auch der größten Bauwerke erschüttern, nicht aber die Grundsteine Amerikas. Diese Taten erschütterten Stahl von Häusern, aber den Stahl der amerikanischen Entschlossenheit können sie nicht verbiegen. Schon bald ist klar, die Anschläge wurden von islamistischen Terroristen verübt. Ihre Organisation Al-Qaida und ihr Führer Osama bin Laden, die bisher nur einer Handvoll Experten bekannt waren, sind plötzlich in aller Munde. Die Anschläge des 11. September sind aber nicht die ersten Angriffe von Al-Qaida. Schon einmal hatte es eine Attacke auf das World Trade Center gegeben, damals mit einer Autobombe. Die Terroristen hatten außerdem ein Kriegsschiff und US-Botschaften in Ostafrika angegriffen, doch nie zuvor mit einem solch schrecklichen Erfolg. In Washington befürchtet man Panik, die Gefühle der Hilflosigkeit erschüttern die Nation. Präsident Bush kündigt deshalb harte Reaktionen an. Die Suche hat begonnen nach denen, die hinter diesen Taten des Bösen stehen. Ich habe alle Ressourcen unserer Geheimdienste und Polizeibehörden aufgeboten, um die Schuldigen zu finden und zur Verantwortung zu ziehen. Dabei werden wir nicht unterscheiden zwischen den Terroristen, die die Anschläge begingen, und denen, die ihnen Unterschlupf bieten. Vor allem der letzte Satz bedeutet eine Wende in der amerikanischen Außenpolitik. Bisher sind die Mitglieder islamistischer Terrorgruppen für die Amerikaner kaum erreichbar. Sie haben ihre Ausbildungscamps in Afghanistan, einem Land, das von den radikalen Muslimen der Taliban beherrscht wird. Bush ist entschlossen, notfalls in Afghanistan einzumarschieren, um die Terroristen mit militärischen Mitteln zu bekämpfen. Von jetzt an bestimmt der Krieg gegen den Terror seine Politik. In einer Blitzaktion unter UN-Mandat wird Afghanistan überrannt. Die Taliban werden entmachtet, die Kämpfer von Al-Qaida in die Berge des Hindukusch zurückgedrängt. Gemeinsam mit Verbündeten, darunter auch Deutschland, installieren die Amerikaner eine neue afghanische Regierung, holen den König aus dem Exil zurück und veranstalten demokratische Wahlen. George W. Bush sieht sich in der Tradition amerikanischer Präsidenten, die mit den Mitteln der Weltmacht für das Gute und gegen das Böse eintreten. Amerika hat seine Feinde in der Vergangenheit besiegt und wird es auch diesmal tun. Keiner von uns wird diesen Tag jemals vergessen, auch wenn wir nun nach vorne blicken, um die Freiheit und das Gute und Gerechte in der Welt verteidigen. Doch die Angst vor neuen Terroranschlägen bleibt. Immer wieder veröffentlichen die amerikanischen Geheimdienste Warnungen von neuen Attentaten. Anschläge in Touristenzentren wie der indonesischen Insel Bali oder in europäischen Metropolen wie Madrid und London halten die Furcht vieler Amerikaner aufrecht. Es könne noch viel Schlimmeres auf ihr Land zukommen als der 11. September. Experten entwerfen Szenarien, nach denen Terroristen versuchen können, biologische Waffen oder eine sogenannte schmutzige Bombe einzusetzen. Also einen nuklear angereicherten Sprengkörper, der eine ganze Stadt verwüstet und auf Jahrzehnte unbewohnbar machen würde. Die Politik reagiert, indem sie strenge Gesetze beschließt und teilweise zu drakonischen Maßnahmen greift. Flüge in die USA werden gestrichen, wenn sich auf den Passagierlisten verdächtige Namen finden. Washington verschärft die Einreisebedingungen für Ausländer und die Gesetze für die Einheimischen so drastisch, dass der oberste Gerichtshof untersucht, ob die neuen Regeln überhaupt mit der Verfassung vereinbar sind. Auch die Unterbringung von terrorverdächtigen Gefangenen aus Afghanistan auf dem Militärstützpunkt Guantanamo im Osten Kubas spaltet das Land. Die Häftlinge sind dort nahezu rechtlos. Den meisten US-Bürgern ist das aber egal, denn die Psychologie des Landes hat sich verändert. Für viele Amerikaner beginnt mit dem 11. September eine neue Zeitrechnung. Ihr Land sieht sich auf einmal mit einer Gefahr konfrontiert, die lange vernachlässigt wurde. Und es ist offen, ob der offizielle Krieg gegen den Terror erfolgreich sein wird. Der Krieg gegen den Irak und die Wiederwahl von George W. Bush. My fellow citizens, meine Mitbürger, zu dieser Stunde befinden sich Amerika und seine Bündnistruppen in der frühen Phase militärischer Operationen, um den Irak zu entwaffnen, die Menschen zu befreien und die Welt vor ernster Gefahr zu verteidigen. Auf meinen Befehl hin haben die Bündnistruppen ausgewählte Ziele von militärischer Bedeutung angegriffen, um Saddam Husseins Potenzial zu untergraben, einen Krieg zu wagen. 19. März 2003. Als der amerikanische Präsident George W. Bush vor die Fernsehkameras tritt und erklärt, der Krieg gegen den Irak habe begonnen, ist das für die wenigsten Zuschauer eine Überraschung. Schon seit Stunden berichten die großen Nachrichtenagenturen und Sender darüber, dass die ersten Bomben in der irakischen Hauptstadt Bagdad einschlagen. Damit sind alle diplomatischen Versuche gescheitert, den Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen. Einer letzten Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen sind die Außenminister der USA und Großbritanniens gleich ferngeblieben. Damit signalisieren sie, die Würfel sind gefallen. Die Vorbereitungen für den Militärschlag gegen das Regime von Iraks Staatschef Saddam Hussein laufen jedoch schon wesentlich länger. Gleich nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 beginnen die Planungen für einen Krieg. Als Gründe nennt die US-Regierung unter anderem angebliche Verstrickungen des Bagdader Regimes mit dem islamischen Terrorismus, die anhaltenden Verletzungen der Menschenrechte und vor allem die Herstellung von Massenvernichtungswaffen. Seit dem Ende des Golfkrieges von 1991, den der Vater von George W. Bush geführt hat, spielt Saddam Hussein ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Waffeninspekteuren der Vereinten Nationen. Niemand weiß, ob im Irak chemische, biologische oder nukleare Waffen hergestellt oder gelagert werden. Die US-Regierung gibt sich jedoch überzeugt, dass Bagdad solche Waffen besitzt. Obwohl selbst amerikanische Geheimdienste sich hier nicht so sicher sind, präsentiert Washington eine Reihe von Dokumenten und Tonbandaufnahmen von Telefongesprächen, die ihre These untermauern sollen. Der Irak müsse deshalb notfalls durch eine Invasion und damit mit Gewalt gezwungen werden, diese Waffen herauszugeben. Die Welt reagiert gespalten. Während sich Länder wie Italien, Spanien und Großbritannien auf die Seite der USA stellen, lehnen Deutschland und Frankreich eine Beteiligung an einem solchen Krieg kategorisch ab. Ihre Vermittlungsbemühungen scheitern jedoch. Am 20. März 2003, nach den ersten Luftschlägen der USA gegen den Irak, beginnt der Landkrieg. Über Monate haben vor allem die USA und Großbritannien rund um den Persischen Golf ein gewaltiges Heerlager aufgebaut. Es sind zwar weniger als die 500.000 Soldaten des Golfkrieges von 1991, doch reine Zahlen spielen in dieser Schlacht kaum eine Rolle. Als die 1. Division der Marines und die 3. Infanteriedivision die Grenze zum Irak überschreiten, sind sie dem irakischen Heer zahlenmäßig zwar weit unterlegen, doch technologisch trennen die Gegner Welten. Die Amerikaner schalten bald die Luftabwehr und die Kommunikationseinrichtungen der Iraker aus. In offenen Gefechten werden die Panzer Bagdads zerstört, bevor sie einen Schuss abgeben können. Denn die westlichen Kanonen aus den USA und Großbritannien haben die höhere Reichweite und die größere Zielsicherheit. Deshalb können irakische Soldaten nur in einigen kleineren Gefechten Erfolge erzielen. Als Sandstürme die Elektronik der Marines und der US-Army für kurze Zeit unbrauchbar machen. Deswegen steht das Ergebnis dieses Krieges bald fest. Wir kommen jeden Tag ein Stück näher an Bagdad heran. Unser Sieg wird das Ende eines Tyrannen bedeuten, der nur durch Furcht und Folter regiert. Our victory will remove a sponsor of terror, armed with weapons of terror. Unser Sieg wird einen Förderer des Terrorismus entmachten, der mit Terrorwaffen ausgerüstet ist. Und wenn dieser Sieg kommt, werden wir ihn mit den Menschen im Irak teilen, die lange gelitten haben und die ein Leben in Freiheit und Würde verdienen. Auch wenn Präsident Bush in seinen Reden immer wieder auf die Gefahr von chemischen oder biologischen Angriffen hinweist und seine Soldaten mit entsprechenden Schutzanzügen ausgerüstet sind, die irakische Armee wehrt sich nur mit konventionellen Waffen. Mit Gewehren, Raketen und Artilleriegeschossen. Es ist ein ungleicher Kampf. Teilweise kommen die Streitkräfte der USA so schnell wie im Manöver voran. Nach wenigen Tagen nähern sich die ersten Truppen bereits der irakischen Hauptstadt. Dort soll zunächst der Flughafen gesichert werden. Im Vorfeld haben Militärs und Medien darüber spekuliert, wie stark der Widerstand in Bagdad sein wird. Pessimisten warnen vor einem monatelangen Kampf um jedes Haus. In der Stadt wird eine riesige Armee von Guerillakämpfern vermutet. Das ist nicht zuletzt ein Erfolg des irakischen Propagandaministeriums, das mit täglichen Pressekonferenzen versucht, die Weltöffentlichkeit auf die Seite Bagdads zu ziehen. Doch bald wird deutlich, das Regime von Saddam Hussein zerbröckelt. Der Widerstand gegen den Einmarsch der Amerikaner ist minimal. Doch ein Rätsel bleibt zunächst. Wo ist Saddam Hussein? Zwar gehen die Fernsehbilder um die Welt, als amerikanische Soldaten die Paläste des Herrschers stürmen und mit Hilfe von Panzern Saddams Statuen umstürzen, doch der Mann, der den Irak über Jahrzehnte mit eiserner Faust regiert hat, ist wie vom Erdboden verschwunden. Offiziell stört es Präsident Bush nicht besonders. Rund 6 Wochen nach dem Beginn des Krieges erklärt er die irakische Regierung für gestürzt und die Kampfhandlungen für beendet. Doch der freie Irak wird rasch zu einem Problem. In den ersten Tagen und Monaten nach dem Einmarsch herrscht überall dort Chaos, wo die Verwaltung des Saddam-Regimes zusammengebrochen ist. Wegen der Kriegsschäden durch die schweren Bombenangriffe ist in weiten Landesteilen die Versorgung mit Wasser, Strom und Treibstoff zerstört. Es gibt erste Proteste gegen die neue amerikanische Zivilverwaltung. Außerdem kursieren immer wieder Gerüchte, Saddam Hussein sei in einem guten Versteck, von dem aus der gestürzte Diktator seine Rückkehr vorbereite. Darüber hinaus verfüge er auch über eine Untergrundarmee. Vor allem mit dieser These will das amerikanische Militär schnell aufräumen. Denn fast täglich kommt es zu Anschlägen auf US-Soldaten. Die irakischen Angreifer gelten als Anhänger von Saddam. Deswegen ist die Erleichterung in Washington mit Händen greifbar, als ein irakischer Informant im Dezember 2003 für ein millionenschweres Kopfgeld das Versteck des früheren Präsidenten preisgibt. Yesterday, December the 13th, gestern, 13. Dezember um ca. 20.30 Uhr Bagdader Zeit, fassten die Truppen der Vereinigten Staaten Saddam Hussein lebend. Er wurde in der Nähe eines Bauernhauses außerhalb der Stadt Tigris gefunden und in einem Überraschungsangriff ohne Todesfälle gefangen genommen. Monatelang hat sich Saddam Hussein in einem Erdloch in der Nähe seines Geburtsortes Tikrit versteckt. Als eine Sondereinheit der amerikanischen Armee das Versteck stürmt, ergibt er sich resigniert und leistet keinerlei Widerstand. Aus dem stolzen Diktator, der mit erbittertem Kampf bis zuletzt gedroht hatte, ist in dieser Zeit ein verwahrloster alter Mann geworden, der auf Fotos mit hängenden Schultern und bleichem Gesicht gezeigt wird. Doch die Hoffnungen Washingtons auf ein Ende der Unruhen erfüllt sich nicht. Bald werden Hunderte von amerikanischen Soldaten bei Anschlägen getötet oder geraten in tödliche Hinterhalte. Nach rund einem Jahr liegt die Zahl der Toten bei mehr als 1000. Selbst der stets optimistische Präsident George W. Bush muss eingestehen, dass die Lage im Irak weit davon entfernt ist, unter Kontrolle zu sein. Nach und nach droht die Stimmung in den USA zu kippen. Aus der anfänglichen Zustimmung zu Krieg wird bei vielen Menschen Skepsis. So ist schon bald klar, dass der Irak keinerlei Kontakte zu den Terroristen der islamischen Al-Qaida unterhalten hat. Außerdem finden die Suchtrupps der Streitkräfte keine Verstecke mit chemischen, nuklearen oder biologischen Waffen. Auch die US-Geheimdienste räumen ein, entsprechende Berichte seien übertrieben gewesen, um den Widerstand gegen einen Krieg in der eigenen Bevölkerung möglichst niedrig zu halten. Dennoch hält die amerikanische Regierung trotzig an ihrer Behauptung fest, einen notwendigen und gerechten Krieg geführt zu haben. Schließlich habe Saddam Hussein zumindest ein Interesse an Massenvernichtungswaffen gehabt. Doch die Skepsis in den USA und bei den Verbündeten wächst. Die Regierungen in Großbritannien, Italien und Spanien müssen sich von Demonstranten fragen lassen, ob sie aus Dummheit oder blinder Gefolgschaft in einen sinnlosen Krieg gezogen sind, der angesichts immer neuer Unruhen und Anschläge kein Ende zu finden scheint. Militärhistoriker in den USA erinnern an den Vietnamkonflikt, in dem die USA in einem jahrzehntelangen Guerillakrieg ihre eigene Wirtschaft ruinierten und in ein gesellschaftliches Trauma stürzten, ohne militärisch und politisch einen Erfolg zu erringen. Das Stichwort Vietnam ist in den USA innenpolitischer Zündstoff. Deswegen tritt der Präsident solchen Vergleichen immer wieder energisch entgegen. Ich denke, der Vergleich ist falsch. Ich denke auch, dass dieser Vergleich sowohl unseren Truppen ein falsches Signal sendet, als auch unserem Feind ein falsches Signal sendet. Dies ist eine schwere Aufgabe. Es ist schwierig, Frieden in einem Land zu fördern, das bisher durch Tyrannei geknebelt wurde. Und trotzdem müssen wir diesen Kurs beibehalten, denn das Endergebnis ist im Interesse unserer Nation. Doch Kritiker der Regierung ziehen immer mehr Parallelen zwischen Irak und Vietnam heran. Es gebe kein klares Ziel der Militärpräsenz. Die Soldaten seien politisch alleingelassen und nicht genügend auf ihren Einsatz vorbereitet. Bald kommt es zu Berichten über schwere Menschenrechtsverletzungen. In einem Militärgefängnis misshandeln Soldaten irakische Gefangene. Die Bilder von zur Schau gestellten und gedemütigten Häftlingen lösen rund um die Welt einen empörten Aufschrei der Öffentlichkeit aus. George W. Bush kündigt deshalb eine weitreichende Untersuchung der Vorfälle an. Die Schuldigen sollen streng bestraft werden. Bush steht zu diesem Zeitpunkt innenpolitisch unter schwerem Beschuss. In den USA ist Wahlkampf. Während der Präsident noch einmal für die Republikanische Partei antritt, nominieren die Demokraten John Kerry, einen ruhig wirkenden Politiker, und einen hochdekorierten Veteranen des Vietnamkrieges. Kerry gelingt es immer wieder, seine Anhänger für sich und gegen die Politik der amtierenden Regierung zu mobilisieren. George W. Bush kontert mit Durchhalteparolen. Das Land dürfe sich nicht selbst zerfleischen. Man sei es dem amerikanischen Soldaten im Irak schuldig, hinter ihnen zu stehen und sie zu unterstützen, anstatt den gefährlichen Einsatz am Persischen Golf moralisch zu hinterfragen. Der Wahlkampf wird von beiden Seiten teilweise als Schlammschlacht geführt. In großen Kampagnen mit Werbespots weisen beide Seiten auf vermeintliche Charakterfehler und dunkle Punkte der Vergangenheit des jeweils gegnerischen Kandidaten hin. Über Monate liefern sich die beiden Kontrahenten ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das bis zum Wahltag völlig offen ist. Doch am Ende siegt der amtierende Präsident. In einer langen Wahlnacht im November 2004 kann er mehr Stimmen sammeln als sein Herausforderer John Kerry. Thank you all. Vielen Dank Ihnen allen. Thank you all for coming. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir hatten eine lange Nacht und eine großartige Nacht. Eine Rekordzahl von Wählern brachte uns einen historischen Sieg. Anders als 4 Jahre zuvor, als die Bundesrichter wegen des extrem knappen Ausgangs den Präsidenten bestimmen mussten, ist der Sieger diesmal unumstritten. Während die Anhänger der Republikaner die Wiederwahl von George W. Bush feiern, trauert man bei den Demokraten, denn man weiß, das teure und blutige Engagement im Irak wird unvermindert weitergehen. Auch der Verlierer John Kerry wirkt blass, als er vor die Mikrofone tritt und seinem Gegner zum Sieg gratuliert. Im Laufe des Tages sprach ich mit Präsident Bush und überbrachte ihm und Laura unsere Gratulation zu ihrem Sieg. Wir hatten ein gutes Gespräch. Wir unterhielten uns über die Gefahr einer Spaltung unseres Landes und die dringende Notwendigkeit, für eine Einheit eine gemeinsame Basis zu finden und uns zu einigen. Ich hoffe, dass wir heute mit dieser Heilung beginnen können. Der Hinweis auf die Spaltung Amerikas ist berechtigt. Die Grenzen verlaufen nicht mehr nur zwischen den traditionell eher liberalen Metropolen und Universitätsstädten auf der einen und der Provinz auf der anderen Seite. Vor allem der Irak-Konflikt und seine Folgen haben teilweise einen Keil zwischen die Familien getrieben, berichten Meinungsforscher. Deswegen beeilt sich auch der wiedergewählte Präsident, seine Landsleute zu beruhigen. Er werde für alle Amerikaner da sein, nicht nur für die, die seine Politik ausdrücklich unterstützten. Amerika hat seine Stimme abgegeben und ich bin zutiefst berührt von dem Vertrauen und der Zuversicht meiner Mitbürger. Mit diesem Vertrauen geht die Pflicht einher, allen Amerikanern zu dienen. Doch bei aller zur Schau getragenen Bescheidenheit, das Sendungsbewusstsein Bushs ist ungebrochen. So kündigt er das größte und teuerste Raumfahrtprogramm in der Geschichte der USA an. Die NASA soll langfristig Planeten wie den Mars auch mit Astronauten erreichen können. Der Mond soll als Zwischenstation im All besiedelt werden und er selbst, der amerikanische Präsident, habe den allerhöchsten Auftrag, die Sicherheit und die Macht seiner Nation zu bewahren und zu vergrößern. Allerdings weiß die amerikanische Regierung auch, dass sie auf diesem Weg Verbündete braucht. Washington hat gelernt, dass die schroffen Töne der Vergangenheit auch treue Freunde vergraulen können. Das gilt vor allem für Deutschland und Frankreich, in denen sich eine immer stärkere anti-amerikanische Haltung in der Bevölkerung breitmacht. Deswegen wechselt George W. Bush nach dem Antritt zu seiner zweiten Amtszeit sein Regierungspersonal teilweise aus. Er setzt auf eine regelrechte Schamoffensive, um das belastete Verhältnis zu seinen europäischen Partnern wieder zu kitten. Amerika und Europa sind die Säulen der freien Welt. Wir teilen den gleichen Glauben an Freiheit und die Rechte eines jeden Individuums. Und wir arbeiten auf der ganzen Welt zusammen, um unsere gemeinsamen Interessen und Werte zu fördern. Amerika unterstützt ein starkes Europa, weil wir bei der schwierigen Aufgabe, Freiheit und Frieden in der Welt zu fördern, einen starken Partner brauchen. Den ersten Teil dieses Hörbuches erhalten Sie im Buchhandel sowie im Internet unter www.hörkiosk.de. Weitere Informationen finden Sie auch im beiliegenden Booklet. Autor dieses Hörmagazins ist Stefan Liener. Sprecher sind Christian Schuld und Harry Teschner. Aufnahme, Mischung und Regie, Szenario-Tonstudio und Airplay Entertainment. Dieses Hörmagazin ist eine Produktion des Audio-Media-Verlags München. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.